Abschnitt 9. Aus auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2. Von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 20. Segelfahrt über das Inlandseis. Land, Land, der erste Trunk Wasser, Teil 1. Um die Mitte des September hofften wir mit jedem Tage, der verging, an die Abschrägung zu kommen, die wir an der Westküste zu finden glaubten. Nach dem Besteck mussten wir näher und näher kommen. Ich hegte jedoch den geheimen Verdacht, dass unser Besteck beträchtlich vorging im Verhältnis zu unseren Observationen. Mit Absicht unterließ ich es aber, diese auszurechnen, da es mehreren der Gefährten eine schlimme Täuschung bereiten würde, wenn es sich herausstellte, dass wir nicht so weit gekommen waren, wie wir annahmen. Es fiel freilich allen auf, dass wir noch immer keine Abschrägung erblicken konnten. Am 11. war die Senkung jedoch bemerkbar, und infolge einer Aufmessung mit dem Theodolit stellte es sich heraus, dass sie 22 Minuten betrug. Am 12. September verzeichnete ich in meinem Tagebuch: Wir sind alle in ganz vorzüglicher Laune, voll Hoffnung auf einer baldigen Veränderung zum Bessern. Dietrichson und Balto behaupten steif und fest, dass wir noch heute bloßes Land in Sicht bekommen. Sie müssen sich wohl in Geduld fassen. Wir befinden uns noch 2800 Meter, in Klammern, in Wirklichkeit waren es 2570 Meter, hoch. Lange kann es jedoch nicht mehr währen. Wir rechneten heute Morgen aus, dass wir uns nach dem Besteck 17 Meilen vom Land befänden. Und heute begünstigt uns die Senkung sowie der ebene Weg sehr. Fußnote: Wir befanden uns zu der Zeit in Wirklichkeit etwa 26 geografische Meilen vom eisfreien Land entfernt. Ende der Fußnote. In den folgenden Tagen nahm die Senkung nach Westen ganz merklich zu. Sie war jedoch nicht mehr eben. Die Oberfläche des Schnees zog sich in langen Wellen hin, genauso wie wir es beim Aufsteigen an der Ostküste getroffen hatten. Am 14. sollten wir nach unserem Besteck nur noch 8 Meilen zurückzulegen haben, aber noch immer erblickten wir kein Land, und dies wurde den Lappen verdächtig. Fußnote: Es waren in Wirklichkeit etwa 20 Meilen. Ende der Fußnote. Ravna setzte ein immer saureres Gesicht auf, und eines Abends sagte er: Ich alter Bergklappe, ich Dummkopf, ich glaube, wir erreichen die Westküste niemals. Hierauf antwortete ich ihm: Ja, Ravna, du hast vollkommen recht, wenn du sagst, dass du ein Dummkopf bist. Er fühlte sich augenscheinlich sehr getröstet durch dies zweifelhafte Kompliment. Mit ähnlichen trostlosen Aussprüchen kam Ravna übrigens häufiger. Ein andermal rief Balto plötzlich aus: Ach, verdammt und verflucht! Wie weit es von einer Küste bis zur anderen ist, das kann niemand wissen, denn hier ist noch niemals ein Mensch vor uns gegangen. Es war natürlich schwer, ihm begreiflich zu machen, dass man trotzdem die Entfernung berechnen könne. Aber, aufgeweckt wie er war, schien ihm doch eines Tages, als ich es ihm auf der Karte zeigte, eine Ahnung darüber zu dämmern. Ebenso wie bei Ravna schien es auch bei Balto das beste Trostmittel zu sein, dass wir uns über ihre Feigheit lustig machten. Als wir am 16. mehrere starke Senkungen nach Westen hatten, fassten alle frischen Mut. Und als wir am Abend nur noch minus 17,8 Grad hatten, kam uns die Luft förmlich warm vor. Es war, als seien wir wieder zum Sommer zurückgekehrt. Nach dem Besteck sollten wir jetzt nur noch 2 Meilen zurückzulegen haben, bis wir an bloßes Land gelangten. Am 17. September waren gerade 2 Monate verflossen, seit wir den Jason verließen. Es traf sich zufällig so, dass an jenem Morgen Butterrationen verteilt werden sollten, was selbstverständlich zu den angenehmsten Ereignissen während unseres Inlandslebens gehörte. Und als der Tee mit Zucker ringsumher an den Betten serviert wurde, war die Stimmung sehr animiert. Es schien eine allgemeine Zufriedenheit zu herrschen. Zum ersten Mal seit langer Zeit hatte sich in dieser Nacht keine dicke Reifgarnitur an der Innenseite des Zeltes gebildet. Während wir unser Frühstück verzehrten, glaubten wir zu unserer größten Überraschung plötzlich Vogelgezwitscher zu vernehmen. Bald verstummte es jedoch, und wir waren nicht sicher, ob wir uns nicht getäuscht hatten. Als wir aber gegen 1 Uhr des Nachmittags weiterzogen, vernahmen wir abermals Vogelgezwitscher in der Luft. Wir machten Halt und erblickten einen Schneesperling, der hinter uns hergeflogen kam. Er umkreiste uns mehrmals und nahm verschiedentlich einen Anlauf, sich auf unsere Schlitten zu setzen. Dann aber schien er es nicht zurecht zu wagen und ließ sich im Schnee ganz in unserer Nähe nieder, flog jedoch bald wieder auf und setzte seinen Weg munter zwitschernd fort. Wie herzlich willkommen war uns dieser kleine Sperling! Brachte er uns doch einen Gruß vom Lande, dessen Nähe wir verspürten. Wenn man an gute Engel glaubt, so muss man diese beiden Schneesperlinge, den, der uns an der Ostküste ein Lebewohl zuzwitscherte, und diesen, der uns hier so freundlich willkommen hieß, für solche halten. Getrost zogen wir weiter, obwohl wir an jenem Tage keine bemerkenswerte Senkung hatten. Am 18. September war es in dieser Beziehung ganz bedeutend besser. Es wurde auch viel milder und das Leben schien uns von neuem zuzulächeln. Gegen Abend erhob sich ein südöstlicher Wind und ich hoffte, dass wir endlich einmal günstigen Segelwind bekommen würden. Wir hatten lange genug voller Sehnsucht darauf gewartet, trotz Baltos Versicherung, Zitat, dass aus dieser Segelfahrt nichts anderes werden würde als Unsinn, Zitat Ende. In der Nacht hob sich der Wind und gegen Morgen wehte eine frische Brise. Obwohl man wie gewöhnlich nicht viel Neigung bezeigte, die Schlitten aufzutakeln und die Segel in der Kälte und im Schneegestöber zu hissen, wurde natürlich beschlossen, dies so schnell als möglich zu bewerkstelligen. Christiansen, Sverdrup und ich übernahmen das eine Gefährt, aus Christiansens und unserem Schlitten bestehend, zu dem der Zeltboden als Segel verwendet ward. Die drei anderen takelten ihre beiden Schlitten auf. Das vielfache Zusammenschnüren war nicht sehr angenehm bei der Kälte. Das Schlimmste aber war, dass es, während wir damit beschäftigt waren, eine Weile so aussah, als wenn der Wind abflauen wolle. Glücklicherweise war dies jedoch nicht der Fall und endlich waren beide Schlitten segelfertig. Ich war ungeheuer gespannt, wie die Sache ablaufen und ob das Segel ausreichen würde, um die beiden Schlitten allein zu ziehen. Es wird gehisst und gut befestigt. Es gibt auch einen gewaltigen Ruck, aber die Schlitten sind während der Arbeit festgeschneit und rühren sich nicht vom Fleck. Es zerrt und drückt am Mast und in der Takelage, als sollte alles in Fetzen zerrissen werden. Deshalb spannen wir uns schnell vor. Wir ziehen an und machen unser Fahrzeug flott. Kaum aber ist es losgekommen, als der Wind es uns auf die Hacken treibt und wir zu Boden stürzen. Wir stehen auf und machen einen neuen Versuch, aber es geht uns nicht besser. Sobald wir wieder auf den Beinen stehen, werden sie unter uns weggestoßen und wir sitzen wieder im Schnee. Doch nachdem sich dies einige Male wiederholt hatte, sahen wir ein, dass wir auf diese Weise zu keinem Resultat kommen würden. Einer musste auf Schneeschuhen vor dem Schlitten stehen und ihn mit Hilfe einer Stange steuern. Zu diesem Zwecke befestigten wir ein Bambusrohr zwischen den beiden Schlitten. Der Steuermann nahm es in die Hand und hielt sich das Gefährt auf diese Weise vom Leibe, während er selber vorwärts geschoben wurde. Die beiden anderen konnten entweder auf den Schienen stehen und sich hinten am Schlitten festhalten oder folgen, so gut sie vermochten. Nun konnte die Fahrt beginnen und Sverdrup, welcher das Steuer zuerst übernehmen sollte, hatte die Stange kaum ergriffen, als es mit schwindelnder Eile von dannen ging. Ich klammerte mich hinten auf dem einen Schlitten fest, auf meinen Schneeschuhen stehend und mich an der Rückwand des Schlittens haltend, so gut ich konnte, während Christiansen, dem dies zu halsbrecherisch erschien, auf seinen Schneeschuhen hinterhergelaufen kam. So sausten wir dahin über den unebenen Schnee, über Höhen und Tiefen hinweg, dass einem Hören und Sehen verging. Die Schlitten glitten über alle Unebenheiten hinweg, die Spitzen der Schneeschanzen oft nur wie im Tanz berührend. Ich hatte alle Mühe, mich da hinten festzuhalten. Dann fiel das Terrain plötzlich ab, und zwar stärker denn je zuvor. Die Fahrt wurde schneller und schneller. Die Schlitten berührten jetzt den Schnee kaum mehr. Gerade vor mir stach das vordere Ende eines Schneeschuhs aus dem Schlitten heraus, der quer über beide Schlitten festgeschnürt war, um sie zusammenzuhalten. Es war nicht möglich, ihn zu entfernen, und er verursachte mir viel Beschwerde. Besonders schlimm war es, wenn wir über die Schneeschanzen hinwegglitten. Die Schneeschuhe wurden dann festgeklemmt, und ich verlor jegliche Herrschaft über sie. So schlug ich mich lange mit dieser verzweifelten Schneeschuhspitze herum, während Sverdrup vorne am Steuer stand und ich glaubte, dass wir beide hinten aufsäßen. Mit immer wachsender Geschwindigkeit ging es vorwärts. Der Schnee wirbelte um uns und hinter uns auf, und die Gefährten hinter mir im Schneegestöber wurden kleiner und kleiner. Da aber begann eine Eisaxt, die auf dem Schlitten lag, sich zu lösen und machte Anstalten abzufallen. Die musste gerettet werden. Ich machte mich vorsichtig vorüber, ganz auf die Spitze des Schneeschuhs und war gerade im Begriff, die Axt zu befestigen, als wir an eine hohe Schneeschanze kamen. Das Ende des Schneeschuhs auf dem Schlitten schnitt mich in die Beine. Und da lag ich und starrte dem Schlitten und dem Segel nach, die dahinsausten und im Schneegestöber kleiner und kleiner wurden. Es war ganz unheimlich, wie schnell das ging. Und ich lag da und hatte das Nachsehen. Allmählich raffte ich mich jedoch auf und lief hinterdrein in dem Kielwasser des Schlitten, solange meine Augen ihn zu erblicken vermochten. Zu meiner Freude entdeckte ich, dass ich mich auf meinen Schneeschuhen mit Hilfe des Windes ganz schnell vorwärts bewegen konnte. Ich war noch nicht lange gelaufen, als ich die Axt fand, die ich vorhin hatte befestigen wollen. Eine Strecke weiter schimmerte mir auf der weißen Schneefläche durch das Schneegestöber hindurch ein viereckiger, dunkler Gegenstand entgegen. Es war eine Schokoladendose mit unserer kostbaren Fleischpulverschokolade, die selbstverständlich nicht liegen bleiben durfte. Jetzt ging es eine ganze Meile in Ruhe und Frieden weiter. Die Schokolade unter dem einen, die Axt und den Skistab unter dem anderen Arm. Dann aber entdeckte ich abermals verschiedene dunkle Gegenstände im Schnee. Diesmal war es eine mir gehörende Pelzjacke sowie nicht weniger als 3 Pemmikandosen, die zerstreut umherlagen. Das war mehr, als ich bewältigen konnte. Hier war nichts anderes zu tun, als sich ruhig hinzusetzen und auf Hilfstruppen zu warten. Von meinem Platz aus konnte ich unser stolzes Fahrzeug überblicken, das Segel glich einem kleinen viereckigen Lappen. Rastlos in fliegender Fahrt sausten die Schlitten dahin. Plötzlich machten sie eine Wendung, die Sonne blitzte auf den Blechdosen und das Segel fiel. Dann kam Christiansen und eine Weile später segelten die 3 anderen Gefährten herbei. Sie mussten 2 von unseren Blechdosen aufnehmen. Als wir sie aber festschnüren wollten, entdeckte Balto, dass auch sie nicht weniger als 3 Pemmikandosen eingebüßt hatten. Das war ein unersetzlicher Verlust. Deswegen mussten sie zurückgehen und sie aufsuchen. Inzwischen sausten Christiansen und ich von dannen, jeder mit einer Blechdose unterm Arm, zu Sverdrup hin, den wir bald erreichten. Und hier warteten wir nun auf die anderen, was in dem schneidenden Wind und ohne jeglichen Schutz ein saures Stück Arbeit war. Sverdrup erzählte, er habe tapfer darauf losgesegelt und gefunden, dass es ausgezeichnet ging. Er habe geglaubt, dass wir beide hinten aufsäßen, denn vor dem Segel sei nichts zu sehen gewesen. Nach einer Weile sei es ihm auffallend gewesen, dass die Passagiere da hinten so still waren. Er habe einen Anlauf zu einer Unterhaltung genommen, aber es sei keine Antwort gekommen. Nachdem er eine Strecke weitergesegelt, habe er abermals gerufen, diesmal lauter als vorher. Schließlich habe er aus Leibeskräften geschrien. Es sei aber alles still geblieben. Er habe dies genauer untersuchen wollen und deshalb gegen den Wind angesteuert, sei dann hinten herumgegangen und habe hinter das Segel geguckt. Wer beschreibt aber seinen Schrecken, als er dort niemanden fand? Er schaute nun durch das Schneegestöber hindurch, den Weg entlang, den er gekommen war, und es schien ihm, als könne er ganz im Hintergrunde einen schwarzen Punkt entdecken. Das war meine Wenigkeit, auf den verlorenen Blechdosen thronend. Und dann drehte er das Segel, was keine leichte Arbeit bei dem starken Winde war, und wartete geduldig auf uns. Es währte jedoch eine lange Zeit, bis die anderen kamen. Wir konnten die Schlitten durch das Schneegestöber sehen, soweit es sich aber erkennen ließ, war kein Segel gehisst. Von den Gefährten war nichts zu erblicken. Endlich entdeckten wir einige kleine dunkle Punkte in weiter Ferne auf dem Schnee. Sie schleppten etwas Glänzendes herbei, was zweifelsohne die Blechdosen waren. Einen Augenblick später wurde das Segel gehisst. Es wurde größer und größer und bald waren sie bei uns. Wir schnürten unsere Schlitten jetzt noch fester aneinander und befestigten die Last sorgfältig, damit ein solcher Zwischenfall sich nicht wiederholen sollte. Dann brachten wir hinten auf den Schlitten einige Taue an, an denen wir uns halten oder mit denen wir uns festbinden konnten, während wir auf den Schneeschuhen standen. Auf diese Weise ging es vorzüglich. Und diese Schneeschuhfahrt ist ohne Zweifel die amüsanteste, die ich jemals mitgemacht habe. Nach einer Weile wurde Sverdrup des Steuerns überdrüssig. Deswegen nahm ich seinen Platz ein. Wir hatten jetzt viele anhaltende und starke Senkungen sowie günstigen Wind. Die Schlitten sausten dahin, als ginge es einen guten, steilen Schneeschuhberg hinab, und dies Terrain veränderte sich stundenlang nicht. Es ist sehr spannend, vorn zu stehen und zu steuern. Man muss auf das Genaueste Acht geben und darf vor allen Dingen nicht fallen. Denn sollte dieser Fall eintreten, so würde in blitzschneller Fahrt das ganze Gefährt über den Unglücklichen hinsausen, man unter die Schienen geraten und vorwärts geschoben werden und müsste froh sein, wenn man mit heilen Gliedern davonkäme. So etwas darf nicht geschehen. Man muss jede Bewegung berechnen, jede Muskel muss gespannt sein und die Schneeschuhe müssen gut zusammengehalten werden, während die Hand die Steuerstange sicher umschließt und das Auge unverwandt vorwärts späht. Sorgfältig müssen die schlimmsten Schneeschanzen vermieden werden. Im Übrigen aber lässt man das Gefährt dahinsausen, mit den Schneeschuhen über Höhen und Tiefen hinweggleitend. Das Einnehmen der Mahlzeit war an jenem Tage gar nichts Angenehmes, deswegen suchten wir so schnell wie möglich damit fertig zu werden. Gerade als wir am Nachmittag im vollen Segeln sind, erklingt plötzlich von den Schlitten hinter uns ein Jubelschrei. Es ist Baltos Stimme, welche uns zuruft: »Land in Sicht!« Durch das Schneegestöber hindurch, das gerade ein wenig schwächer geworden ist, schimmert über der Schneefläche im Westen ein länglicher, dunkler Berggipfel und südlich davon ein kleinerer. Wir stimmen alle in den Jubel ein. Das Ziel, für das wir so lange gekämpft hatten, lag endlich sichtbar vor unseren Augen. Dies Ereignis schildert Balto auf folgende Weise. Zitat: »Am Abend, als wir mit unseren Schlitten segelten, erblickte ich weit im Westen einen dunklen Punkt. Ich starrte und starrte, bis ich sah, dass es wirklich nackter Erdboden war. Da rief ich Dietrichson zu: „Ich sehe nackten Boden!" Dietrichson schrie sofort den anderen zu, dass Balto im Westen nackten Erdboden sehen könne. Hurra, hurra! Und nun sind wir froh, dass wir diesen Anblick endlich haben, denn wir hatten uns schon so lange danach gesehnt, und wir bekamen neuen Mut und neue Hoffnung, glücklich und ohne Schaden über dies Eisgebirge hinüberzukommen, denn es ist das größte auf der ganzen Welt. Wenn wir noch mehrere Tage im Eise hätten zubringen sollen, fürchte ich, dass es einigen von uns schlimm ergangen wäre. Sobald Nansen dies hörte, machte er Halt und teilte jedem von uns zwei Stücke Fleischschokolade aus. Es war so Gebrauch bei uns, jedes Mal, wenn wir in einen Punkt gekommen waren, nachdem wir uns lange gesehnt hatten, von dem Besten zu essen, was wir besaßen. So zum Beispiel, als wir von dem Meereis auf das Land gelangten, als wir nach Umivik kamen, als wir den höchsten Punkt von Grönland erreichten, als wir die Westküste erblickten und zum Schluss, als wir schneefreies Land an der Westküste betraten. Dies Gute bestand hauptsächlich aus Eingemachtem, aus amerikanischen Hafercakes und aus Butter. Zitat Ende. Das Land, was wir zuerst erblickten, lag freilich nördlich von der Richtung, die wir bisher eingeschlagen hatten, aber ich lenkte den Kurs doch dahin, umso mehr, als das Eis in dieser Richtung scheinbar am niedrigsten war. Bald verhüllte das Schneegestöber das Land abermals, und den zunehmenden Wind direkt im Rücken segelten wir den ganzen Nachmittag weiter, ohne wieder eine Spur vom Lande zu erblicken. Eine Abschrägung nach der anderen wurde zurückgelegt, und es ging Gloria, wie wir uns ausdrückten, wenn etwas ungewöhnlich gut ging, was freilich nur selten der Fall war. Am Nachmittag war das Terrain eine Weile ziemlich flach und der Wind flaute ab, gegen Abend aber erholte er sich wieder und die Senkung wurde wieder stärker. Mit immer wilderer Fahrt sausten wir dahin, während das Schneegestöber zunahm. Es begann schon zu dunkeln, als ich plötzlich durch das Schneegestöber und die Finsternis hindurch vor mir auf dem Schnee etwas Dunkles erblickte. Ich hielt es für eine gewöhnliche Unebenheit im Schnee, achtete nicht darauf und segelte ruhig weiter. Wenige Schritte davon entfernt entdeckte ich jedoch meinen Irrtum. Schnell wie ein Gedanke drehte ich das Steuer, so dass die Schlitten gegen den Wind wendeten. Es war auch die höchste Zeit, denn wir befanden uns hart an einer breiten Spalte. Eine Sekunde weiter und wir wären verschwunden, um nie wieder das Licht des Tages zu erblicken. Aus Leibeskräften schrien wir den anderen, die hinter uns herkamen, zu, dass sie anhalten sollten. Balto berichtet hierüber, Zitat, am Abend, als wir im besten Segeln waren, die Uhr mochte wohl 7:30 sein, und es war schon ziemlich dunkel, sahen wir, dass Nansen, der voraussegelte, uns gewaltig zuwinkte und laut rief, »Segelt nicht weiter, es ist hier gefährlich!« Wir waren in voller Fahrt begriffen und hatten alle Mühe, unsere Schlitten zum Stehen zu bringen. Wir legten uns schräg vor den Wind und warfen uns selber auf die Seite. Im selben Augenblick entdeckten wir gerade vor uns eine entsetzliche Eisspalte, die mehrere hundert Meter tief war. Zitat Ende. Über diese Segelfahrt berichtete ich ferner in meinem Tagebuch, Zitat, dies war die erste Spalte, aber es war nicht wahrscheinlich, dass es die letzte war. Deshalb mussten wir darauf gefasst sein, mehrere zu treffen. Die Gefährten äußerten ihre Bedenken, die Segelfahrt an jenem Abend fortzusetzen, aber ich fand, dass es zu früh war, um uns zur Ruhe zu begeben. Wir mussten den Wind ausnutzen. Ich verließ deshalb meinen Schlitten und lief voraus, um das Eis zu untersuchen, während Sverdrup das Steuer übernahm und wir die Segel an beiden Schlitten, die mir in einiger Entfernung folgten, verkleinerten. Der Wind wehte so stark, dass er mir tüchtig half. Ich konnte ganze Strecken lang auf meinen Schneeschuhen stehen, ohne die Beine zu bewegen, und es ging auf diese Weise schnell vorwärts. Sobald mir das Terrain verdächtig erschien, ging ich vorsichtig zu Werk und fühlte stets mit dem Skistab nach, ob sich nicht hohler Grund unter dem frisch gefallenen Schnee befand. Trotz dieser Vorsichtsmaßregel wäre es doch beinahe geschehen, dass Sverdrup und Christiansen mit Schlitten und Bagage verschwunden wären. Dicht hinter ihnen stürzte der Boden ein, als sie gerade über eine Spalte hinübergekommen waren. Indessen nahm der Wind noch immer zu und die Segel mussten mehrmals verkleinert werden, damit die Schlitten mir nicht zu unmittelbar folgten. Als der Hunger sich endlich allzu fühlbar machte, verteilten wir 2 Fleischbiskuits, ohne jedoch deswegen Halt zu machen. Wir mussten während der Fahrt essen. Zitat: Die Dunkelheit senkte sich schnell herab, aber der Vollmond ging auf und leuchtete genügend durch das Schneegestöber hindurch, um mir die schlimmsten Spalten zu zeigen. Es machte einen eigentümlichen Eindruck, die beiden Fahrzeuge mit den breiten, wikingsartigen Segeln über die einförmige, von der großen Mondscheibe erhellte weiße Fläche dahinsausen zu sehen. Zitat Ende. Ende von Abschnitt 9, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau im März 2025.